Anlässlich des 63. Jahrestages des Sieges der DEVJK im Vaterländischen Befreiungskrieg richteten die ausländischen Persönlichkeiten an Genossen Kim Jong-un Glückwunschtelegramme und Briefe. Unter ihnen sind der Vorsitzende der KP Deutschlands, der Vorsitzende der Sozialistischen Partei Rumäniens, die Generalsekretärin des ZK der bolschewistischen KP der Allunion, der Vorsitzende der Arbeiterpartei Ungarns, der Generalsekretär und der internationale Sekretär der KP für Neues Jugoslawien, ein Sekretär des ZK der KP der Russischen Föderation, der gemeinsame Direktor des Rates der Kim Il-sung Kim Jong-il Stiftung und weitere hochrangige Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen, militärischen und wirtschaftlichen Kreise von vielen Ländern wie China, Nepal, Bulgarien, Weißrussland, Benin, Tansania, Peru und Ecuador sowie die Vertreter der internationalen Organisationen, der sozioideologischen Organisationen und der Organisationen für die Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas und die Freundschaft mit Korea. Darin hoben sie hervor, der 27. Juli, an dem die DEVJK unter der Führung vom stets siegreichen eisernen Heerführer Kim Il-sung den Krieg gewonnen habe, sei ein revolutionärer Feiertag der Koreaner und der fortschrittlichen Völker der Welt.